Ich habe nicht mehr als andere verloren. Heute ist Sonntag und ich bin allein. Die Tauben fallen vom Himmel wie Schnee. Durch Dachfensterscheiben bricht Sonne ein. 23.34 Uhr inzwischen. Fritz, Kurzinfo. Abfuhr. Die Bundesregierung hat den Appell der ostdeutschen Länder vom Montag zurückgewiesen. Bonn bekräftigte die Absicht, die finanzielle Unterstützung für die neuen Länder stufenweise abzubauen. Appell. PLO-Chef Arafat hat den Weltsicherheitsrat dringend gebeten, sich mit der Lage in den abgesperrten Autonomiegebieten zu befassen. Die Situation für die Palästinenser werde immer katastrophaler. Israel hatte nach mehreren Bombenanschlägen islamischer Fanatiker die Grenzen abgeriegelt. Proteste. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben 30.000 Menschen gegen den mit Russland geschlossenen Unionsvertrag demonstriert. Sie fürchten um die Unabhängigkeit ihres Landes. Der Vertrag sieht eine enge wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit der beiden ehemaligen Sowjetrepubliken vor. G7-Gipfel. Ohne konkrete Beschlüsse zur Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit ist das Treffen der 7 führenden Industrienationen im französischen Lille zu Ende gegangen. In einer Schlusserklärung wurden lediglich flexiblere Regelungen auf dem Arbeitsmarkt gefordert. Sport. Fußball. Im Halbfinale um den UEFA-Pokal trennten sich am Abend Bayern München und der FC Barcelona 2:2. Ein Nachholspiel gab es in der Bundesliga. St. Pauli gewann gegen Leverkusen mit 2:1. Und Eishockey noch. Im dritten Endspiel um die deutsche Meisterschaft gewann die Düsseldorfer EG bei den Kölner Haien mit 5:0. Wetter. Die Temperaturen in dieser Fritz-Radio-Nacht um minus 1 bis minus 5 Grad, morgen im Südosten Schneeregen 2 bis 7 Grad. Verkehr. Autobahn A13 Schönefelder Kreuz in Richtung Dresden zwischen Massow und Starkow. Sperrung des linken Fahrstreifens Richtung Dresden. Bitte vorsichtig bei der Annäherung, es kommt zum Stau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. A15 zwischen Cottbus Süd und Forst. In beiden Richtungen sind die Notrufsäulen ausgefallen. Die Inforedaktion meldet sich wieder in einer Stunde. Retten Sie das Vinyl. Zum Beispiel dieses hier. Freilaufendes Vinyl der Marke Pothead. Ein exquisites Schnäppchen. Aber nur erhältlich am 28. April. Hello, I'm Brad. I'm Jeff. Ich bin Sebastian. Together, we're Pothead. Pothead. Live in Berlin. Sonntag, 28. April in der alten TU-Mensa. Presented by Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning. Understand how life goes on. these eyes of mine cry. Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Kinder, da fängt man aber an zu stöhnen. Das war Sophie Reuss, die man ja immer hin und wieder an der Volksbühne bewundern kann und die auch eine super schöne Version von Stand By Your Man gesungen hat. Die werden wir nachher vielleicht noch hören. Das ist ja insofern wirklich eine große Schweinerei, dass Heike Makatsch da rauskommt, weil Sophie Reuss hat das ja schon vorher immer gesungen und dann hat sie das wahrscheinlich dem ollen Buck vorgesungen und da hat der olle Buck das dann an Heike Makatsch geben. Und das ist eine Schweinerei. Wollte ich nur mal kurz geißeln. Und wir werden nachher vielleicht Sophie Reuss noch, wenn hier überhaupt noch Zeit ist. Tag, Ina. Hi. Hi. Ach Mensch, jetzt bist du aber immer noch völlig links, glaube ich. Ich bin links, ja. Sag mal, was? 1-1-1. Und jetzt machen wir dich mal, jetzt mitten wir dich mal. Sag mal 1-1. 1-1. Voll mittig, Ina. Super. Gratuliere. Danke. Oh Mann, du klingst aber direkt voll traurig. Ja, nervt halt ein bisschen zur Zeit, hast du recht. Bist du im Moment richtig traurig? Mhm. Ah, da helfen doch aber dann so Traurigkeitssendungen ja nicht weiter, oder? Doch, ich hoffe mal. Ja? Ja. Oh, du hast jetzt die Hoffnung, von mir enttraurigt zu werden? Sozusagen, ja. Ich hoffe, ich kann dir da ein bisschen helfen. Nee, warum bist du denn traurig, Ina? Okay, mein Problem ist, dass ich erstmal ein ganz großes Sensibelchen bin, ja. Muss ich mal so sagen. Einzelkind wahrscheinlich, verwöhnt bis zum geht nicht mehr. Ich werde dir das jetzt mal so ein bisschen erzählen. Wie alt bist du? Na ja, 17. Ja. Also, und zwar bin ich vor, na gut, so einem Dreivierteljahr in einen völlig genialen Club gekommen. So, Studentenclub. Mit 17 schon im Studentenclub? Ja, durch irgendwelche Bekannten und ja, so, die mich da mal mit hingenommen haben und habe mich eigentlich mit allen Leuten ziemlich super verstanden. So, und da ist mir ein Ding passiert, dass mir da jemand aus dem Club, der da völlig fest drinne ist, sozusagen ein bisschen sehr auf die Pelle gerückt ist, wenn ihr das was sagt. Damit bin ich schon mal nicht fertig geworden und habe den Fehler gemacht, da wusste ich nicht, zu einem seiner besten Freunde zu gehen und mich da auszuheulen. Wusste ich aber nicht, dass sie ja so einen Kontakt haben. Auf alle Fälle ist es dann so gewesen, dass es völlig eskaliert ist, dass die mir sozusagen vorgeworfen haben, na nicht wörtlich, aber ich wäre da sozusagen in Reizwäsche zu ihm hingegangen und hätte versucht, ihn zu verführen und so. Ich rede ja nicht von versuchter Vergewaltigung, aber das war, also ich war fix in alle gewesen nach dem Ding. Ja. Nun ist es so, dass ich trotzdem ganz liebe Leute habe und mich für den Club sozusagen auch ganz schön stark gemacht habe, so hintenrum. Ich habe da tapeziert und so und habe irgendwelche Viecher da an der Wand gemalt, das war halt ganz witzig gewesen. Also, dass sich da keiner bedankt, das ist klar. Aber ich habe mir jetzt am letzten Sonntag, habe ich mich da früh um 9 Uhr mit einer Bekannten hingestellt und da wirklich geackert und geschuftet. Und komme dann kurz danach nochmal hoch zum Zigaretten holen und da stellen sich alle die Leute, die damals da was angegangen ist, als der Mensch das bei mir probiert hat, um mich rum und schreien mich völlig zusammen, was ich mir eigentlich überhaupt einbilde, mich in alles einzumischen und sonst was. Und das sind einfach mal Leute, die 28 Jahre, 29 Jahre alt sind. Und ich kann einfach nicht verstehen, was die davon haben, auf ein 17-jährigen Mädchen rumzuhacken, weißt du. Naja, und... Und jetzt bist du genau von daher traurig. Ich bin traurig, weil die machen das so heute so, morgen so. In einem Tag, bieten sie dir alle 2 Minuten eine Zigarette an und willst nicht heute trinken und wie jetzt eigentlich so. Und dann stellen sie sich wirklich hin und schreien nicht zusammen. Und kann man mir einfach nicht machen. Und mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie reagieren jetzt. Ob ich mich da überhaupt noch blicken lassen soll. Ich habe die Leute da eigentlich wahnsinnig gerne, auch die mir da irgendwo jetzt mal... hintergetreten haben, sozusagen. Was ich jetzt aber weitermachen soll. Ina, wann warst du das letzte Mal davor traurig? Davor war ich traurig wegen meiner lieben Freundin. Wieso? Was war da? Oh Gott, hoffentlich hört sie nicht zu. Wir hatten uns ausgemacht, sozusagen, dass sie ist meine beste Freundin, wir erzählen uns wirklich alles, dass jeder seinen Bekanntenkreis hat und jeder seinen Scheiß sozusagen macht und wir sind beide immer eifersüchtig aufeinander, muss ich mal so zugeben, und dem auch so halt im Konkurrenzkampf, dass sie jetzt halt da so ein bisschen mit integriert worden ist. Und das nervt mich an. Ich bin wirklich wahrscheinlich eifersüchtig. Kann alles möglich sein. Ja, und hast du die Traurigkeit schon überwunden, die vorletzte? Da bin ich jetzt beim Überwinden. Ja. Ich werde sie mit ihr einfach darüber, also ich habe schon mit ihr darüber gesprochen und werde das auch noch so ein bisschen hintenrum weiter versuchen. Warum sagst du denn mal hintenrum? Na, ich kann ja nicht mich jetzt vor sie hinstellen und sagen, Frau, du kommst da nicht mehr mit hin oder so. Weil ich habe sie ja wirklich gerne. Ja, du kannst ja aber auch schlecht hintenrum beibringen, dass sie da nicht mit hinkommt. Na, ich habe einfach dann mal keine Zeit, damit hinzugehen. Also mit ihr hinzugehen. Alleine kann sie ja da nicht hin. Ei, ei, ei. Ja, das sieht ein bisschen so aus, als ob du dabei bist, immer weiter Traurigkeiten zu produzieren. Ja, vielleicht auch für andere Leute, war, kann das sein. Ja, aber für dich aber auch. Ja, das stimmt, aber ohne Probleme bin ich nicht gesund. So kommt es mir langsam vor, also wirklich jetzt. Ja, wissen wir ja nicht, ob man dir jetzt Gesundheit wünschen soll. Schönen Dank. Ina, nee, also ich würde nur grundsätzlich würde ich sagen, vorne rum versuchen. Ja, dann sag mir aber mal, was ich mit diesen Leuten machen soll, weil ich war so wütend gewesen, weil die das auch nicht alleine hinkriegen, wenn sie Kritik haben. Ina? Dann sollen sie mir das doch alleine sagen. Ja, dann aber sollen Ina, sie sich nicht in vier Leute auf mich stürzen und mich zusammenschreien. Ja, Ina, die Welt mag ja sehr ungerecht sein, aber ich würde auch dafür nur sagen, vorne rum. Echt, ja? Hm? Ja, Meinung. Na, ja, gut. Vorne rum ist schon besser, glaube ich. Ich meine, ich kann auch nicht mal sagen, dass ich mir dann damit viele Feinde mache, die habe ich ja da wahrscheinlich schon. Also hast du natürlich recht. Ina, mhm. Und jammer nicht. Oh ja, Entschuldigung. Ja? Nicht jammern und vorne rum. Ja. Okay. Danke dir, ja. Tschüss. Sorry. Ist die Traurigkeit jetzt weg? Mann, um jeder mit eben Zauberwort. Hi, Thorsten. Hi, Jung. Hallo. Was? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wann, ja. Darf ich schnell mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Nee, hab ich nicht im Kopf. Ich habe aber gefragt, ob ich die sagen darf. Ja, sag doch einfach mal. Soll ich sagen, warum ich die sagen will? Warum willst du denn sagen? Weil ich im Kopf habe. Also, okay. 721-39-32. Hast du sie jetzt auch im Kopf? Nee. Ah, schade. Das wäre jetzt die Gelegenheit für dich gewesen, 721-39-32 zu sagen, einen fitten Eindruck zu machen und überhaupt mal was zu sagen jetzt doch in diesem Gespräch. Außer ja und nee und habe ich nicht im Kopf. Nee, ne, bin ein bisschen traurig, deswegen vielleicht deswegen habe ich es nicht im Kopf. Und auch jetzt zweimal Wiederholung hat es nicht geschafft, dir die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, die 72132 lautet, einzumeißeln. Nee. Nee. Thorsten, warum bist du dann traurig? Ach, ich habe so wenig Zeit für wichtige Sachen. Für wichtigere Sachen. Du bist aus wenig Zeit heraus bist du traurig? Ja. Ey, du bist jetzt vielleicht sehr traurig, dass du die Sendung hier hörst und gar nicht arbeitest und nichts vernünftig machst? Nee, da bin ich nicht drüber traurig. Bist du dir ganz sicher? Ja, absolut. Ja? Nicht, dass ich jetzt dadurch traurig werde. Ich dass ich andere Leute durch die Sendung traurig mache. Nee, möchte ich ihn traurig machen. Ah, jetzt ein bisschen hast du das auch schon geschafft jetzt. Thorsten. Wofür hast du denn keine Zeit? Ja, für die wichtigen Sachen, so also für Familie und so. Für Sachen, die man gerne machen würde. Und warum hast du da keine Zeit? Ja, weiß ich nicht, weil ich viel arbeiten muss und versuche hier so ein bisschen meine kleine Firma ein bisschen nach oben zu bringen. Und dann, wenn ich dann abends zu Hause sitze, so nach einem langen Tag, dann denke ich manchmal, dass man eigentlich viel bessere und wichtige Sachen machen könnte, als solche Sachen zu machen, dass man einigermaßen davon leben kann. Und, denke, man und daraus lebt vielleicht nur einmal, ne? Und aus diesem Konflikt wird dann bei dir Traurigkeit. Absolut, ja. Vielleicht kann man das auch irgendwie anders lösen. Ja, weiß ich nicht. Es gibt einfach so viele Sachen, die ich einfach gerne machen würde und wozu ich wirklich einfach keine Zeit habe und einfach dazu gezwungen werde, weil ich irgendwo so in diese Mechanerie reingeraten bin und einfach irgendwo mein Ding machen muss, ja. Obwohl ich eigentlich lieber was anderes machen Und wenn du vielleicht mal all die Sachen, die du machen musst, alle einzeln auf den Zettel schreibst und dann noch ein paar Sachen, die du von denen du denkst, dass du die machen musst, weil du sonst traurig wärst, die auch auf den Zettel schreibst und dann einfach... Das ist ja nicht, aber irgendwie... Wie viele Sachen sind... Ich denke, das hat jeder und vielleicht ist jeder auch mal ab und zu ein bisschen traurig. Wie viele Sachen sind denn, die du machen musst, wenn man das jetzt, wenn man das einzelne Sachen draus machen will? Machen möchte oder die ich machen Die du machen musst? Die ich machen muss, ist eigentlich nur die Arbeit, ne? Nur die Arbeit. Aber du müsstest die so auseinanderlegen, dass es vielleicht, sagen wir mal, 6 Sachen werden? Und dann, ja, und dann müsstest du noch, sagen wir mal, 3 Zettel mit Sachen, die du machen willst. Und dann musst du das einfach mal durchmischen und dann immer von oben runterziehen und das dann machen, was oben ist. Verstehst du? Wenn das so einfach wäre, ja. Das muss aber gehen. Muss gehen, meinst du? Doch, bin ich mir ganz sicher. Ah. Weil keine Zeit ist, glaube ich, immer eine klassische Ausrede. Also, nee, das ist wirklich eine klassische Ausrede. Das sagt daher, dass es mir genauso geht. Ja? Ja, ich kann deine Traurigkeit voll teilen. Echt? Ja, ich bin auch immer, keine Zeit, irgendwie wirklich richtig schönen Sachen, an denen entfiel liegt, wirklich zu machen. Ist das nicht so ein bisschen das, was du machst, eigentlich auch das, was, ja, nicht nur jobmäßig, sondern das ist auch das, was Diana macht wahrscheinlich. Jetzt die Sendung. Die Sendung zum Beispiel, die mache ich gerne, aber aber unabhängig davon gibt es ja auch noch Sachen, die ich auch für wichtig erachte und auch gerne mache und die ich immer nicht mache, weil ich keine Zeit habe. Und aber ich weiß, dass es auch keine Zeit ist immer auch Dämlichkeit. Das ehrlich. Stimmt. Das stimmt wirklich. Sicherlich, mit Sicherheit. Ja? Und von daher ist es aber ganz gut, wenn man einfach dann die Zeitfresser alle mal einzeln auf eine Karte schreibt. Und die Sachen, die immer selbst gefressen werden, auch auf eine Karte schreibt und das dann durchmischt und dann hätte man, glaube ich, eine neue Ordnung seines Lebens. Ich glaube nicht. Verstehst du, die man aber versuchen könnte, so zu leben? Doch, ehrlich. Bin ich fest von überzeugt, dass das geht. Ich sag das nicht aus Quatsch. Ja. Ja. Versucht das einfach mal. Du musst natürlich aber auch die Arbeitssachen, die Zeitfresser, die du machen musst, musst du natürlich genau auseinanderlegen. Also wenn du jetzt bloß eine Karte hast, Arbeit, und eine andere Karte Spaß, dann macht das Mischen keinen Sinn. Und wenn du dann ziehst, dann ärgerst du dich so hoch. Ja. Naja, Spaß. Ich meine, Spaß, die Sachen, die ich gerne machen würde, wäre zum Beispiel mit meinen Kindern ein bisschen mehr Zeit haben. Ne? Ja, aber das bringt das aber auch nicht. Du darfst auch nicht draufschreiben, mit den Kindern ein bisschen mehr Zeit haben. Sondern du musst draufschreiben, Eis essen. Ja, oder Baywatch gucken. Nicht Baywatch oder so lauter Sachen, die richtig gucken, doll Spaß machen. Nee. Und dann wirst du sehen, das dauert eine halbe Stunde, das dauert eine Dreiviertelstunde. Ja, und die Zeit wird auch durch zu allgemeine Begriffe wird Zeit auch aufgefressen. Das Einzige, was ich gemerkt habe, dass man eben die Sachen, die man dann wirklich, wenn man mal Zeit hat und mit den Kindern beziehungsweise das macht, was man gerne macht, die muss man dann einfach doppelt genießen und nee, die muss man erst überhaupt mal machen und man muss auch schwänzen und bummeln lernen. Genau, und das kann ich nicht. Ich kann nicht abschalten, das ist das Schlimme. Siehst du, und darum hast du aber, wenn du dann die Karten mischst und eine neue Ordnung hast und die musst du dann als Pflicht nehmen. Hast du dann aber eine Chance, dich da umzustrukturieren von deinem Zeitverhalten her? Ich werde es mal versuchen. Macht es. Echt? Ehrlich, Ehrenwort. Das ist kein Quatsch, den ich hier sage, sondern das ist, glaube ich, einer meiner genialsten Tipps, die ich hier je entwickelt habe, überhaupt. Das kommt alle anderthalb Jahre mal vor. Alle anderthalb Jahre. Ich bin glücklich. Echt? Echt, du hast mich glücklich gemacht. Thorsten, Hut ab. Manchmal habe ich ja doch was drauf. Richtig Einfühlungsvermögen und alles, wie man sich das so wünscht. Super. Tschüss, Thorsten. Grüß die Kinder. Mach ich. Ja, schreib dir das aber auch auf den Zettel und misch den mit runter, ja? Nee, das war jetzt ja, ja. Klar, keine Zeit, die Kinder zu grüßen. Tschüss, Thorsten. Tschüssi. Hallo, wer bist denn du da? Hallo. Tag. Tagchen. Ja, du klingst ja nicht traurig. Nee, überhaupt nicht, nee. Ehrlich, überhaupt ja nicht? Ja, eigentlich, ich weiß nicht. Also, bin ich traurig? Ja, darfst du mich nicht fragen. Willst du traurig werden? Im Moment bin ich nicht so richtig traurig, aber wenn man über Traurigkeit reden will... Wann warst du denn das letzte Mal traurig? Kannst du dich da noch erinnern? Bitte? Kannst du dich an deine letzte Traurigkeit erinnern? Meine letzte Traurigkeit? Ja. Vielleicht gestern, ja. Na, wir machen jetzt nicht Traurigkeitsraten. Wollen wir erstmal Schluss machen? Nee. Dann will ich dir jetzt ein bisschen zu Traurigkeit verhelfen. Dann gebe ich dir einen Gunnar. Tschüss. Nee, zack, vorbei. Seid schön traurig. Tag, wer bist du? Hallo. Ja, hallo. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Thorsten. Von vorhin der Thorsten? Nee. Von eben der Thorsten, der keine Zeit hat? Wohl nicht. Nee, das stimmt, der klang auch anders. Hast du Kinder? Nee. Nee, dann bist du es nicht. Nicht, dass ich wüsste. So, Thorsten, bist du traurig? Nein. Ich bin schon jahrelang nicht mehr traurig. Warum nicht? Weil ich rausgefunden habe, dass es Traurigkeit eigentlich ja nicht gibt, sondern dass Traurigkeit auf einem ziemlich pattigen Rechtschreibfehler beruht. Worauf? Auf einem Rechtschreibfehler. Aha, auf einem Rechtschreibfehler. Ja, ob du diese Geschichte kennst. Erklärst du dir all deine tiefgreifenden Gefühle mit Rechtschreibfehlern? Nee, dass aber Liebe der, eigentlich Leibe heißt? Bei der geht es recht gut, sag ich mal. Bei Traurigkeit geht es gut? Ja, gerade bei dem Wort traurig. Ja? Ja, es gibt diese... Traurig... Diesen Satz mit vier Worten, wo, das ist jetzt auch kein Witz, wo ein Försterlehrer zu seinem Försterschüler sagt, macht das Eberhaar traurig. Eberhaar, also Und das ist einfach ein Satz, der früher schon mal anders gesagt wurde. Und der Klang macht das Eberhard Aurich. Es hört sich vielleicht ein bisschen pathisch an, aber damit hängt es zusammen. Ho, ho, ho, ho. Willst du einen klassischen Vierzeiler zum Thema hören? Ja. Sei nicht traurig, Annabelle, deine Tränen trocknen schnell, wie des Zaren letzte Bluse. Küsschen, Küsschen, Dogmabuse. Geil. Tschüss, sei nicht traurig, Eberhard. Hi, wer bist denn du da? Ja, hier ist Kim. Kim? Ja. Du bist ja aber nicht sicher, dass du Kim bist, weil du wolltest doch gerade eben jemand anders sein? Nee. Du hast doch eben mit K noch angefangen? Ja, hier ist K. Kim. Naja, wollen wir mal gelten lassen. Tag, Kim. Ja. Bist du traurig? Ja. Ehrlich? Mhm. Oh ja, klingt jetzt aber auch wirklich so. Kim, warum denn? Weil mein Freund mit mir Schluss gemacht hat. Ey, wie alt bist du denn, Kim? Ich bin 14. Und wann hat er Schluss gemacht mit dir? Gestern. Oh, da sitzt die Trauer aber noch tief. Ja. Wie lange denkst du denn, wird sie denn anhalten? Keine Ahnung. Wann warst du das letzte Mal traurig? Ich weiß gar nicht, ob ich richtig traurig bin. Ich weiß gar nicht, ob ich traurig sein soll. Also. Wieso weißt du nicht, ob du traurig sein sollst? Keine Ahnung. Weil das vielleicht doch nicht der Mann für das Leben war? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Mensch, sei froh, wenn das der Mann für das Leben gewesen wäre. Stell dir mal vor, die durchschnittliche Lebenserwartung ist ja bei Frauen bestimmt, sagen wir mal, 77. Dann hättest du jetzt 63 Jahre mit dem zusammen sein müssen. Und wie lange kennst du ihn schon? Ein gutes Jahr so. Oh, siehst du, 1:63. Das ist schon hardcore, oder? Mhm. Insofern hält sich die Trauer dann wahrscheinlich doch in Grenzen. Wann wurdest du das letzte Mal denn von einem Mann verlassen? Noch nie eigentlich. Noch nie? Nee. Au, dann genießt es und kostet es aus. Das passiert dir vielleicht noch öfter mal. Ja. Ja? Und du musst jetzt schon, mit 14 ist es, glaube ich, ein gutes Alter, denn was Kimchen nicht lernt, lernt Kim nimmermehr. Du musst dir jetzt schon so Taktiken und Strategien zurechtlegen, mit so einer Art von Verlusten umzugehen. Dann hast du es später leichter. Kim, das kam jetzt ein bisschen deutschlehrermäßig, wa? Oder sah fast LER? Ja. Ja? naja, Brandenburg eben. Ostdeutscher Rundfunk. So, Kim. Habe ich dir jetzt schon deine Traurigkeit weggeredet? Nee. Nee. Nee. Also morgen bist du sicher noch richtig doll traurig, oder? Keine Ahnung. Also. Naja, morgen doch noch. Bei übermorgen könntest du keine Ahnung sagen, aber morgen solltest du schon noch traurig sein. Ansonsten wäre der ein sehr oberflächlicher Schmerz. Und so oberflächlich ist er doch nicht, oder, Kim? Mm-mm. Nee, reicht schon tiefer. Ja. Ja? Ist schon in der Lage, die nächsten 24 Stunden zu füllen. Oder? Ja. Ja, eine knappe Antwort. Ja, Kim, soll ich noch irgendwas sagen? Noch tröstende Worte? Bisschen LER-mäßig? Nee? Weiß ich nicht. Kim! Dann geh mal jetzt ins Bett und schlaf dich schön aus. Ja? Okay. Du willst nicht ins Bett gehen, hä? Nee. Was machen wir denn da jetzt? Noch ein bisschen über den herziehen? Sagen wir sowieso nicht der Richtige? Okay. Okay. Mensch, du verabschiedest dich aber auch leicht. Also war nicht der richtige Kim. Okay. Also ich weiß ja nicht, ob es der richtige war. Hast du ja ein Jahr Zeit gehabt, das rauszukriegen? Was? Hast du ja ein Jahr Zeit gehabt, das rauszukriegen? Mhm. Was für einen Eindruck hat er so hinterlassen bei dir, jetzt, nachdem es vorbei ist? Einen guten? Ja. Oh, dann ist natürlich blöde, wa? Ja. Ah. Was macht man da, Kim? Rückeroberungsversuche starten? Weiß ich nicht. Rar machen, zwinkern. Er ruft ja noch manchmal an. Also, ja? Ja. Ei, das ist widerlich. Nicht ans Telefon gehen. Kim? Ja. Ja. Man sitzt tief, die Trauer, hm? Ja. Manchmal hilft doch, wenn man ein bisschen mit jemandem schweigen kann, oder? Mhm. Und so seine Gedanken nachhängen. Du deinen, ich meinen. Aber ich weiß auch gar nicht, weil er ruft immer an und will noch mit mir befreundet bleiben. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Mach Schluss. Ja? Okay. Tschüss, Kim. Tschüss. Tafel, bist denn du da? Ja, hi, ich bin's, Wendy. Am Ende, du klingst ja aber volle Pulle traurig, du klingst ja todtraurig. Na, ich ja, da hast du wohl gerade einen nahen Angehörigen verloren, oder? Was? Ja, nee, ist schon, ja, ist okay, ja. Ey, das ist ja echt geil, dass ich durchgekommen bin. Ey, das weiß ich nicht. Das glaube ich echt nicht. Sag doch einfach mal, dass du dir immer gewünscht hast, in dieser Sendung zu sein, dass es sowieso die schärfste Sendung ist. Ja, und dass echt, du, wirklich. Ja, und nicht vergessen, dass es total geil ist, dass du durchgekommen bist. Ja. Ja, und könnte, Mandy, könntest du mir jeden Fall noch tun? Ja, was? Die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen? Ja, also die ganz normale Nummer, ja. Ja, vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Die kriege ich doch nicht. Mandy. Ich will nur die. Ey, du bist durchgekommen, bist zum ersten Mal in der Sendung und jetzt so kläglich gescheitert. Ist das nicht peinlich? Also, 0331 74 81 110. Mandy? Ja? Volle Pulle daneben geraten, ist meine Nummer. Ey, komm. Tschüss, Mandy. Ey, komm, ich wollte noch was erzählen. Tschüss, Mandy. Ey, nein. Ey. Ich will nicht rausschmeißen, das geht nicht. 721 39 32 wäre die richtige Antwort gewesen. Da habe ich ja gemeint. 721 39 32 in Potsdam. Da sitzt der traurige Halbautomat. 721 39 32 in Potsdam. So, Mandy, und jetzt bin ich aber, ja, jetzt kommt aber die weite Herausforderung. Jetzt bin ich ja gespannt, wie eine Menschen deiner Stimmlage versucht, kurz eine traurige Geschichte zu erzählen. Ja, also, ich meine, es liegt schon eine Weile, also, das war Ende Dezember und ich bin tierischer Kelly-Fan, ja. Also, jetzt sag nichts, ja. Also, ich. Ey, Mandy, ey, du triffst echt Faust aufs Auge. Draußen rennt der. Notorische Kelly-Hasser Trevor Wilson rum. Ey, komm, ja, ich weiß, dass die Kelly Ich würde ihn gerne mit dir zusammenschalten, wenn er nicht leider aus der Bildfläche hier verschwunden wäre. Ja. Ja. Naja, jedenfalls, ich wollte, also ich habe zu Weihnachten eine Karte gekriegt für ein Kelly-Konzert in Leipzig, wa? Ich komme aus Berlin, wa? Und meine Mutter wollte mit mir dahin, wa? Und dann bin ich krank geworden, ja? Kannst du dir das vorstellen? Und da konnte ich da nicht hin. Kelly, das ist, Mandy ist echt eine der tragischsten Geschichten, die ich hier in vier Jahren Sprechfunk gehört habe. Du, das Maß meiner Betroffenheit überschreitet das Menschenmögliche. Meine, merkst du, wie meine Stimme auch, merkst du, wie meine Stimme brüchig wird? Ja. Du, ich wollte noch sagen, ich bin schon über, ich bin schon fast 2 Jahre Kelly-Fan, ja? Nein. Und war auf 2 Konzerten. Na, da ist es ja besonders hart. Ja. Und dann krank werden beim entscheidenden Kelly-Konzert. Ja, ist das nicht nett? Ich wollte noch eine Freundin Mandy? Geben, ja? Nee, Mandy, lass uns jetzt beide in Trauer, bitte, in Trauer schweigen und dieser Dramatik im Leben eines jungen Menschen nachhängen. Ja. Tschüss, warte mal, Mandy. Ja. Plus de liaison, comment deviendras-tu? Si je tremble dans tes bras, si je soupire dans tes cheveux, c'est tes derniers liaisons. Maintenant, plus de trahison, plus de liaison, comment devineras-tu si mes bras tombent gars, c'est tes derniers les ans. War das. So, hier telefonieren wir weiter. Es geht immer noch um Traurigkeit, wann ihr das letzte Mal, warum traurig gewesen seid und wann ihr das vorletzte Mal, warum traurig gewesen seid und ob es sich unterscheidet. Hi, Lars. Ja. Tag. Tag. Oh Mann, du hast auch voll belegte Stimme. Ja, ich baller hier gleich so los. Im Radio wird man ja immer dahin gepeitscht, dass man immer brüllt, brüllt, brüllt und dann wird man eingeholt von traurigen Anrufern und dann kriegt man gleich ein schlechtes Gewissen. Thema heute. Ja, das Thema selbst ist noch nicht traurig, das lautet Traurigkeit. Ja, aber die traurige Musik und so. Ah ja, und da bist du jetzt durch die Sendung schon selbst traurig geworden? Nee. Ja, doch auch ein bisschen. Oh. Man weiß immer ja nicht, was man so anrichtet, wenn man hier so einfach Radio macht und zum Beispiel traurige Lieder spielt. Ja. Lars, warum bist du denn traurig? Ist schon ein bisschen länger her, aber ich, also auch wegen der Freunde. Wir waren ein Jahr und ich war zusammen und Jill auf immer war auf immer Schluss irgendwie. Er hat einen anderen gehabt. Das war irgendwo scheiße. Ja, das kann man so sagen. Ist irgendwie scheiße. Und jetzt bist du traurig. Ja. Gut, noch, bis jetzt immer noch. Noch wie lange schon? Ach, 2 Monate bestimmt schon. Oh. Das ist eine lange Zeit. Ja. Wann warst du denn das letzte Mal davor traurig? Oh. Das finde ich ja interessant. Ich glaube, dass es weiterhilft, wenn wir immer mal Traurigkeiten vergleichen. In Intensität, Struktur und Dauer. Das. Du bist doch nicht das erste Mal traurig. Das war schon 2 Jahre her, mein Opa gestorben. Das ist dein Opa gestorben? Ja. Ach, das sind ja dann doch sehr unterschiedliche Traurigkeiten, ja. Ne? Von der Freundin verlassen werden, stimmt, ja. Opa gestorben. Ja. Hast du da aktiv was gemacht, um die Traurigkeit zu besiegen? Ja, einfach versucht es zu unterdrücken, also die Traurigkeit. Und versucht fröhlich zu sein, lustig zu sein und so. Funktioniert das? Ja, also wo die Freundin mich verlassen hat, hat es funktioniert. Na, ich denke, da bist du noch traurig jetzt. Ja, schon wieder, ja. Das ging eine Zeit lang und jetzt. Ach so, jetzt doch, dadurch, dass du quasi daran erinnert wurdest hier durch die Sendung. Ja, genau. Ja. Und bei deinem Opa? Ja, das ist eigentlich von alleine so hat sich das eigentlich also Zeit gelegt. Also du hast da zwei Strategien, entweder so abwarten, dass ich das von alleine irgendwie also verschlüsselt die Traurigkeit, oder aber Zwang zu lustig und damit die Traurigkeit bekämpfen. Ja, genau. Aber das bringt nicht viel, oder? Wenn man dann schon durch eine blöde Radiosendung gleich wieder traurig wird? Ja, genau. Das ist natürlich Sinn. Ah, ja, das ist dann schwierig. Dann merkt man, liegt nur ein dünner Film Lustigkeit drüber. Genau. Ja, und darunter ein tiefes, stilles Meer an Traurigkeit. Ja, nun kann ich dir jetzt ganz schwer raten, das wie bei deinem Opa zu machen und das so zu verschlüsseln. Das ist ja auch... Ah, was macht man denn da? Hast du eine Vorstellung, was man vielleicht am besten... Wüsstest du vielleicht für dich selbst, was du sinnvoll machen würdest, um die Traurigkeit zu überwinden? Und kannst du das aber vielleicht bloß nicht? Ja, ich würde da am besten erstmal weit Fritz hören. Vielleicht kommen mir noch gute Tipps von anderen Hörern. Ja, wobei ich jetzt... Ob Fritz jetzt so an sich, sagen wir mal, ein Mittel gegen Traurigkeit ist... Ja. Naja, vielleicht, klar. Und dann nimmst du bald in Apotheken hier. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Ja, bitte. Tschüss. Heike. Ja, hallo Kuttner, na? Na? Ja, na, ich weiß nicht, irgendwie Traurigkeit, also so als Wortspiel erstmal, denke ich, kommt echt von trau dich. Na, und irgendwie von trau dich? Ja, denke ich. Also ich bin im Moment traurig, weil ich total feige bin irgendwie. Und wieso bist du feige? Ja, wieso? Weiß ich auch nicht. Nee. Naja gut, wieso ist eine blöde, ist ja extrem blöde Frage gewesen. Da merkst du manchmal, wie das dann bei mir auch aus dem Ruder läuft. Nee, in welcher Hinsicht bist du denn jetzt feige? Naja, also auch so Liebesding. Hallo? Liebesding feige. Ja. Er will dich heiraten und du hast jetzt aber, ach nein, ja, ja, genau, nee, ja. Genau. Ach nee, dann komme ich aus meiner schönen Steuerklasse raus und so. Ja, und dabei jetzt doch eigentlich um Liebe. Nee, naja, irgendwie ja, sich nicht trauen, irgendwie Schiss haben, ja klar. Wie sieht das denn aus, die Schiss haben? Erzähl mal. Ja. Also da gibt es einen göttlichen jungen Mann, nehme ich mal an. Naja, jung, ja, ja. Ja, also das war jetzt einfach eine Höflichkeitsfloske. Da gibt's einen göttlichen alten Knacker, ja, faltig im Gesicht, unsympathisch, keine Haare mehr auf dem Kopf, aber du betest ihn an. Ja. Heike? Ja? So richtig, sagen wir mal, dass man sagen könnte, du bist ja richtig sautraurig, ist jetzt aber nicht der Fall, oder? Nee, doch wirklich, also du hörst zwar jetzt nicht so an, aber... Hört sich ganz genau nicht so an. Gut, da gibt's jetzt also... Und jetzt seht ihr euch immer auf dem Schulhof. Ja, ist der Turnlehrer. Nee. Heike. Oh Mann, da habe ich es aber jetzt offensichtlich... Also wenn jetzt irgendwie Sportlehrer zuhören, das war jetzt rein theoretisch, man muss sich da jetzt nicht gleich... Also wer jetzt seine Heike in der Klasse hat... Oh. Ah, Mensch, habe ich einen Fehler gemacht oder was? Hallo? Hallo? Ja, wer warst denn du? Ich, Thomas. Thomas. Hast du jetzt eben zugehört? Ja, natürlich. Habe ich was Falsches gemacht? Eigentlich nicht. Sprich mal jetzt, sag mal richtig als Mensch. Sag mal jetzt nicht als jemand, der sich beliebt machen will bei mir. Also als Mensch würde ich sagen, nee, du hast dich jetzt nicht falsch verhalten. Und als jemand, der sich bei mir beliebt machen will? Vergiss es. Gut, gut geantwortet. Thomas. Also wir waren bei Traurigkeit eigentlich. Ja, richtig. Ne? Und zwar, bist du auch schon mal aus Liebesfeigheit traurig gewesen? Nee. Bist du liebesfeige? Nee. Bist du nicht? Eigentlich überhaupt nicht. Du bist dann ein kühner Draufgänger. Nee, das auch wieder nicht. Aber. Du bist dann im normalen Maße schüchtern und kannst damit aber umgehen. Ja. Ja. Gut. Und jetzt bist du aber im Moment relativ traurig. Nee, jetzt nicht mehr, nicht mehr. Nicht mehr? Nein, und zwar ging es ich habe meinen Zivildienst im Altenheim gemacht. Und Im Altenheim? Ja. Und damit verbunden halt Traurigkeit. Also da hat man halt so seine Lieblingsommis und Lieblingsommis halt gehabt und hat die halt also anderthalb Jahre halt begleitet, mehr oder weniger. Und dann kommt man halt ins Zimmer und die sind einfach nicht mehr da. Weil sie gestorben sind. Oder man kriegt halt mit, wie sie halt dahin siechen und wie die halt vom Pflegepersonal halt behandelt werden. Wie kalt die Schwestern halt mit den Leuten halt umgehen. Äh, Bist du immer noch Zivildienstleister? Nee. Nee, also nee. Ich bin am 29. bin ich fertig geworden. Ja. Wie lange hast du das gemacht? 15 Monate. Ist ja irgendwie eine Menge Zeit, also da gibt es ja sicher eine Menge an Anlässen, traurig zu sein dann, oder? Ja, ja. Und wie geht man dann damit um auf die Dauer? Auf die Dauer, naja. Also, oder nee, was hast du dann da gemacht? Also ich habe meine Freundin habe ich halt totgelabert damit. Weil, also mit den Schwestern großartig, also die sind stellenweise so abgebrüht, dass die halt sowas nicht mehr an sich ranlassen. So stellenweise, wenn halt so eine Omi, die hat halt wirklich 4 Monate lang auf ihren Tod gewartet. Da war nur wirklich jedes Organ kaputt. Und die hat keine Morphin bekommen, keine schmerzstillenden Mittel. Also weil die an, das war eine 90-Jährige, die könnte ja drogenabhängig werden. Und ja. Das fand ich also schon irgendwo sehr krass halt. Und dann hast du aus deiner Traurigkeit auch Wut gegen andere gemacht, also gegen die Schwestern zum Beispiel. Ja. Also auch gegen die Ärzte halt, also gegen die Schwestern, die halt nichts dagegen gemacht haben und die Ärzte halt, die halt nichts verschrieben haben, weil ich wollte ja angeblich halt drogenabhängig werden, stell dir vor, eine 90-Jährige, also irgendwo, das für mich happig. Wann warst du das letzte Mal unabhängig davon, also davor traurig? Davor traurig, wie meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Wie hast du dann... Und zwar war das halt so, ich habe meinen Zivildienst in Bielefeld gemacht, in der Nähe von Bielefeld und die Freundin, die habe ich halt hier in Berlin gehabt und ja, über die lange Zeit halt hinweg hat die halt Schluss gemacht. Wir haben uns halt mehr oder weniger auseinandergelebt. Kann man so verschiedene Traurigkeiten eigentlich unterscheiden oder ist das mal eben Grundgefühl? Unterscheiden, also... Gibt's da so... Nee, also unterscheiden kann man es eigentlich nicht. Also Traurigkeit ist eigentlich immer so... Die kann man eigentlich nicht einordnen. Ja. Ich denk, also Traurigkeit nehmen wir mal an, du würdest das jetzt vom Kopf her nicht wissen. Und man würde vielleicht so eine Maschine geben, dass die so eine bestimmte Traurigkeit immer in dir erzeugen könnten. Meinst du, dass ich jetzt deine Zivildienst-Traurigkeit von der Freundinnen-Traurigkeit unterscheiden würdest? Dass du das vom Gefühl her erkennen würdest, dass es unterschiedliche Traurigkeiten sind? Doch, ja, natürlich. Ja, ich meine, ohne dass du jetzt die Wissens im Kopf hast. Aber die sitzt dann woanders, die Traurigkeit? Schwer zu sagen. Hat die einen Ort bei dir? Hm? Hat die einen Ort in deinem Körper? Das Herz. Also irgendwo da drin, die Seele oder so. Richtig, das Herz? Ja. Ich stelle immer fest, dass man immer sagt, das Herz, aber das ist man ja nicht das Herz, sondern das ist immer um die Magengegend rum irgendwo, so ein bisschen da drüber. Also selbst wenn man sagt, man hat Herzdrücken, dann ist es eigentlich immer so in der Mitte, da wo der Solarplexus ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon. Na, du bist doch traurig. Ja, also... Und der also, ist doch jetzt deine Traurigkeit, wo sitzen die bei dir? Meine Traurigkeit. Also das Herz ist doch hier so immer so links eher, da wo es so puckert, ne? Ja. Und da ist dann echt eine Stelle, in der du dann Traurigkeitsempfindungen hast? Nee, ich merk's da. Richtig, da, wirklich da, wo das Herz ist? Nee, also man kann auch so sagen, also Traurigkeit, wenn man sowas in sich hineinfrisst, kann man auch Magengeschwüre kriegen und das spürt man natürlich dann im Magen, wie du sagst. Ich meine das ja nicht medizinisch, ich meine das, sondern so seelisch. Also wo man das fühlt, die Traurigkeit. Wo man das fühlt. Also wo du es fühlst. Ja, im Magengegend, doch. Also wenn ich das so weiter also analysiere, denke ich mal schon im Magen halt. Ja? Ja, aber. Also bei mir immer irgendwie zwischen Kehlkopf und Magen, irgendwo dazwischen. Wandert das immer hin und her die Traurigkeit. Ehrlich. Wandertraurigkeit. Hast du denn da bei deiner Freundin in Traurigkeit, hast du da auch versucht, die in Wut umzuschmieden? Nee, also weil ich kann es auch verstehen, mehr oder weniger, dass man sich halt über so eine große Distanz halt mehr oder weniger auseinanderlebt, aber... Dann hast du also diese Traurigkeit mit Verständnis bewältigt? Ja. Aber für die Situation halt, die es halt im Altenheim gegeben hat, also da irgendwie Verständnis aufzubringen, das ist sehr schwer und ich denke mal, würde ich mich mit den Schwestern auf die gleiche Stufe stellen, denke ich immer. Wenn ich das irgendwie mit Verständnis abtun könnte, weil ich denke mir, die alten Leute, das letzte Zuhause da im Altenheim und da sollte man halt schon irgendwo dafür sorgen, dass es denen einigermaßen halt gut geht. Insofern hast du aus verschiedenen Traurigkeiten, bist du verschiedenen Traurigkeiten sehr unterschiedlich begegnet. Hast du immer Wut draus gemacht und immer Verständnis entwickelt. Ja. Hast du noch so eine Strategie, mit der man Traurigkeit besiegen kann? Strategien. Naja, oder irgendwie so Haltung, von denen du denkst, ach, damit kann man, da kann man sich mit Traurigkeit gut auseinandersetzen? Nee. Nee, eigentlich nicht. Na, Das sind ja erstmal zwei. Und die ein bisschen vielversprechender aussehen, als die mit Lustigkeit zu übertünchen. Wie vorhin eh ein Anrufer meinte. Ich denke schon, weil das muss man irgendwie aufarbeiten, so seine Traurigkeit halt. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Jo. Tschüss. Ciao. Und lass jetzt überhaupt mal die traurigste Frau der Rockgeschichte der letzten Jahre singen. Klar, PJ Harvey. PJ Harvey. Ey, danach kommt ja nochmal ein Gott der Traurigkeit, Daniel Johnston, dann vor den Nachrichten. Insofern müssen wir uns jetzt irgendwie relativ kurz fassen beim Telefonieren. Hallo, wer bist denn du? Hallo, ja, hier ist David aus Berlin. David? Ja. Ja, Tag, David. Ja, ja. Und ich bin ziemlich traurig schon die ganze letzte Zeit. Es ist ganz komisch, dass jetzt gerade so eine Sendung kam, Kuttner, wo ich deine Sendung schon seit ungefähr 3 Jahren höre. So. Ach, ehrlich? Ja, ja, ich habe auch die erste Sendung, also für mich die erste Sendung war. Eigentlich wollte ich da ja so ein Tonbandbeispiel vorspielen jetzt, was ich total witzig fand. Das war ungefähr 93, war. Da habe ich so eine Sendung gehört von dir und das war so witzig. Ich habe so einen Lachanfall gekriegt, war, und da war ich unheimlich glücklich. Ach, hast du den Lachanfall auch aufgezeichnet? Wie bitte? Hast du den Lachanfall auch mit aufgenommen? Leider nicht. Ah, schade, das würde mich interessieren. Ich habe ja damals nur ein... Ich habe jedenfalls das Gespräch aufgezeichnet und es war total witzig. Wa? Ja, ich war damals schon traurig, aber... Ach, jetzt über 3 Jahre und hast immer die Sendung verfolgt und gehofft, dass es endlich mal thematisiert wird? Das war leider so, dass ich jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren deine Sendung nicht mehr gehört habe. Weil, ja, traurig, du. Ja. Das ist zum Beispiel ein Punkt, traurig zu sein. Und warum jetzt denn heute, nicht? Wie bitte? Warum hast du die nicht gehört? Da kamen andere Sachen dazu. Ja, also, naja, musste ich jetzt nicht entschuldigen. War ja, jetzt eine ganz sachliche Frage, wollte ich nur wissen. Ich entschuldige mich auch nicht. Ja. Nee, aber jedenfalls war Kuttner irgendwo so das Ding. Wa? Und ich habe auch so einen Kumpel hier. Könntest du mal sagen, ist? Was? Ah ja, nee, gut. Du hast jetzt die Zeitform durcheinander gebracht. Aber, ach so, nee, habe ich jetzt auch. Nee, ist okay. Ich sitze hier vor meinem Tape-Tech und die Anlage ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das aufdrehen darf, weil ich höre dich gar nicht. Ja, ach so, meinetwegen darfst du aufdrehen. Ja, nee, das war jetzt eher eine. Rückkopplung gemacht. Könntest du das dann rausschneiden? Das war ein schaler Witz eben von mir. Ach so, ja, kann ich rausschneiden. Gut, das ist super. Habt ihr was gegen Rückkopplung gemacht? Nee. Nee, ja nicht. Nee, bei Radio Energy. Also oder wenn dann ohne mein Wissen. Ja, also bei dem Sender für die 70, 80 und 90-Jährigen mit den größten Hits, da haben sie was gemacht. Naja, gut. Jedenfalls traurig. Ist ja voll Hendrix-feindlich. Nein. Der dem Sender. So alt? Echt? Ist der schon so alt? Nein, du doch nicht. Der Sender, von dem du eben gesprochen hast. Wenn man da was gegen Rückkopplung macht, da hat man ja gar keinen Spaß mehr an Hendrix-Musiken so schicken. Hendrix auch so Rückkopplung gemacht. Na klar, weil der König der Rückkopplung ist. Stimmt. Warum bist du denn jetzt traurig, David? Warum ich jetzt traurig bin? Ja. Warum ich seit meinen ganzen 34 Lebensjahren traurig bin? Seit 34 Jahren bist du schon traurig, ununterbrochen am Stück? Fast ununterbrochen. Und wenn die Unterbrechungen kamen, dann war es nur, wenn ich echt liebe, nette Mädchen irgendwie so gekannt habe oder so oder verliebt war oder sowas. Aber wenn jetzt mal die Zeit, bin ich ziemlich traurig. Ja. Die Zeit der Verliebtheit und die Zeit mit den netten Mädchen zusammen addierst, wie lange warst du denn am Stück nicht traurig in der Summe? Ja, ich würde sagen 97,38% war ich traurig. Oh. Und der Rest? 97% von 34 Jahren? Ja, das ist eine ganze Menge. Oh, jetzt piept's aber bei uns. Ja, das ist ein Jahr. Ja. Ein Jahr warst du nicht traurig. Zusammengerechnet, ja, aber ich glaube auch wirklich, das stimmt so. Ja. Ja. Und, aber dann hat man ja doch irgendwie eine relative Nähe und Vertrautheit mit dieser Traurigkeit, oder? Ja, dann kennst du die ja wahrscheinlich ganz gut, wenn ihr euch schon so lange kennt. Ja, allerdings, ja. Du wirst ja. Ja, du bist echt gut, wie du es immer so bringst. Nee, naja, ist doch was anderes. Ob man, sagen wir mal so, wenn man ab und an mal von 3 Wochen Traurigkeiten heimgesucht wird, hat man noch ein anderes Verhältnis dazu, als wenn man von 34 Jahren 33 Jahre lang traurig ist. Naja, weißt du, aber... Ja, dann ist das ja normal, dann wird man ja misstrauisch, wenn man mal nicht traurig ist. Naja, zum Beispiel ist... Ja, hast recht, aber... Siehst du? Das ist zum Beispiel so, das Leben des Menschen, wenn er sich entwickelt, wenn er wächst, ist er manchmal traurig, manchmal nicht und dann hofft er ja, dass er eben diese Traurigkeiten eben nicht sein Leben ausfüllen werden. Ja. Also zum Beispiel als ich 16 war ich auch schon manchmal traurig vorher, klar. Ja. Da habe ich aber natürlich gehofft, dass sich das nochmal ändern wird. Das Prinzip Hoffnung, dass noch ein untrauriges Leben vor dir liegt. Allerdings, und jetzt bin ich 34 und jetzt. Ich merke, das hat nicht gestimmt. Oh, da bist du jetzt auch resigniert und jetzt also dann nochmal richtig metatraurig quasi. Traurig über deine Traurigkeit. Als ich anrufen wollte, also ich habe ja lange probiert durchzukommen, ja, und immer die Wahlwiederholungstaste gedrückt. Ja, ein beliebter Trick beim Anrufer. Da hatte ich so einen Trigger, eigentlich vor zu sagen, hier anzurufen, und wenn ich bei dir rankomme, ich bin total lustig. Ich freue mich, dass ich jetzt hier in der Sendung bin, wa? Ich freue mich total, wa? Weil ich bin der genaue richtige Kandidat, wa? Ich bin schon traurig seit 34 ja. Jahren. Wa? Also, ich bin genau der alle, steht jetzt alles in Anführungsstrichen, du zitierst dich jetzt, dir wissen, ja, was richtig, du sagen genau, wolltest. Ja. So, und dann, warum hast du das nicht gemacht? Nö, weil das jetzt irgendwie anders kam. Wa? Aber irgendwie ist es doch auch so, ich bin traurig seit 34 Jahren und mit Unterbrechung. Ja. Sehr denkst du, dass es so weitergehen wird, oder hast du die Hoffnung nicht aufgegeben? Die Hoffnung, ist kein Thema, wa? Ja. Ich denke, wenn du jetzt mal zurückdenkst. Ich versuche mir klar zu werden, wie das kommt. Und gestern kam zum Beispiel so eine Sendung, wa? Im B1, das ist ja kein Feindsender von euch jetzt, B1, hoffe ich doch, wa? Ja. Nicht direkt? Nein. Sag ich mal mit belegter Stimme. Ja. Ja, ja. Und da kam eine Sendung über Vergewaltigung. Ja. Vergewaltiger. Ja. Die fand ich echt gut. Und so dieses ganze Männerding, diese ganze Männerscheiße, also immer, dann haben sie auch gezeigt, war Männer, war, ja, haben sie Filme. Sag mal, wir müssen jetzt aber ein bisschen zu dir kommen. Wir wollen jetzt nicht das Fernsehprogramm durchhecheln. Das hat mit mir zu tun, das hat absolut mit mir zu tun. Wa? Weil ich habe hier die vorher angerufen haben, so habe ich mir aufgeschrieben, habe ich Notizen gemacht. Weil du sagst ja auch immer so mitschreiben und so, wa? Bei deiner Sendung. Ja, ich hätte nie geglaubt, dass es jemand macht, aber es freut mich natürlich hier, denn. Jemand, so ein Idiot wie ich, macht das. Ja. Ja, die erste Anruferin, die ich notiert habe, war Ina, wa? Die hat mal so was erwähnt von einer versuchten Vergewaltigung im Club. Wa? Also wenn du dir... Naja, Jans, so war glaube ich nicht. Du, Thomas, wir müssen jetzt irgendwie echt Schluss machen, weil die Nachrichten kommen Thomas. Sollen. Ich bin kein Thomas. Ich bin du bist David. Ja der David. David, ja. Wir müssen... wieder ein Grund, traurig zu sein. Sagen. Mein Fazit nur sagen, ganz kurz, wa? Ja? Was in dieser Gesellschaft läuft, wa? Und was auf Anmache ausläuft und auch auf dem Schulhof, was passiert, wa? Dass wirklich also Mädchen wirklich gefoltert werden und wirklich gequält werden. Du meinst, dass sexuelle Gewalt die Grundlage, das Grundübel für alle Traurigkeiten ist, der Grundschlüssel zu aller Traurigkeit? Das habe ich nicht gesagt. Gut. Dass sexuelle Dann mach Gewalt jetzt schnell nochmal eine 4-Wort-These draus und dann müssen wir Schluss machen. Da bin ich überfordert damit, da bin ich echt überfordert. Wieso? Da bin ich überfordert mit, das waren 4 Worte. Ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Okay, tschüss, ja, danke. Na. So, Kinder, jetzt kommen die Nachrichten, aber sie kommen verspätet, weil vorher sind noch 2 Minuten 54 Sekunden Daniel Johnston zu hören. Seid schön neugierig, die Nachrichten sind total spannend und werden gelesen von Thomas Kerkhoff. Was will man mehr? Hier singt Daniel Johnston ganz traurig. Well, she was just, 17, and you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another when I saw her standing there? Well, she looked at me, and I could see that before too long I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another when I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in mine. Well, we danced through the night and we held each other tight, and before too long I fell in love with her. Now I'll never dance with another since I saw her. She was just 17, and you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another when I saw she looked at me and I could see that before too long I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another when I saw her standing there. Ein Zeitvergleich 0:34. Kurzinfo. Abfuhr. Die Bundesregierung hat den Appell der ostdeutschen Länder vom Montag zurückgewiesen. Bonn bekräftigte, ich muss mal ganz kurz den Fehler hier suchen. Was ist das? Das ist das, genau. Wir fangen nochmal ganz neu an, würde ich sagen. Nee, doch. Abfuhr. Die Bundesregierung hat den Appell der ostdeutschen Länder vom Montag zurückgewiesen. Bonn bekräftigte die Absicht, die finanzielle Unterstützung für die neuen Länder stufenweise abzubauen. Gefangenenaustausch. In Bosnien sind 6 Kroaten und 15 bosnische Serben freigelassen worden. Entgegen dem Friedensvertrag von Dayton haben Moslems, Serben und Kroaten aber immer noch Kriegsgefangene. Appell. PLO-Chef Arafat hat den Weltsicherheitsrat dringend gebeten, sich mit der Lage in den abgeriegelten Autonomiegebieten zu befassen. Die Situation für die Palästinenser werde immer katastrophaler. Israel hatte nach mehreren Bombenanschlägen islamischer Fanatiker die Grenzen abgeriegelt. Proteste. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk haben 30.000 Menschen gegen den mit Russland geschlossenen Unionsvertrag demonstriert. Sie fürchten um die Unabhängigkeit ihres Landes. Sport. Fußball. Im Halbfinale um den UEFA-Pokal trennten sich am Abend Bayern München und der FC Barcelona 2:2. Ein Nachholspiel gab es in der Bundesliga. St. Pauli gewann gegen Leverkusen mit 2:1. Eishockey. Im dritten Endspiel um die deutsche Meisterschaft gewann die Düsseldorfer EG bei den Kölner Haien mit 5:0. Wetter. In dieser Nacht Temperaturen im Fritz-Radio-Land zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Morgen im Südosten Schneeregen 2 bis 7 Grad. Verkehr. Autobahn A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Massow und Starkow. Sperrung des linken Fahrstreifens Richtung Dresden. Immer noch vorsichtig bei der Annäherung. Es kommt zum Stau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Und A15 zwischen Cottbus Süd und Forst in beiden Richtungen sind noch immer die Notrufsäulen ausgefallen. We proudly present Worldwide Rebelmund. Der Ohrenzeuge. Ein Mitmisch-Kriminalhörspiel-Schocker goes online. In der beeinflussbaren Hauptrolle Oskar Schombrudski. In einer gewinnbaren Nebenrolle der Internetanschluss. Für die Besten ist er umsonst. Der Ohrenzeuge. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt auch online gegen den Rest der Welt. Am Ostern bei fritz.de/Ohrenzeuge und in jedem gut sortierten Radiogerät. Oskar Schombrudski ist ein eingetragenes Warenzeichen und der sonntäglich gewinnbare Online-Anschluss. Eine Idee von Fritz. Das ist jetzt eine Idee von mir übrigens. Fritz. Am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Sometimes it's hard to be a woman. Giving all your love to just one man. Good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's Kinder. Kommt von der Kassette, klingt dadurch vielleicht ein bisschen topfig und war auch die Aufmerksamkeit, wie die gemerkt haben, Mono. Aber von Kassette, Mono und doch großartig. Soll endlich mal eine CD machen, die blöde Kuh Sophie Reuss. Singt so schöne Lieder und singt sie aber nicht so, dass jeder sie immer überall hören kann. Das finde ich ungerecht. Ungerecht finde ich übrigens auch, dass Heike Makatsch damit groß rauskommt. Trotzdem, das muss ich sagen, sie das ja wirklich großartig singt in diesem Film und auch hinreißend dabei aussieht. Gerade in dieser Szene sieht es am allerhinreißendsten aus. Tag, wer bist denn du? Ich bin der Hans. Hans? Ja. Also ich bin traurig, um auf das Thema zurückzukommen, auf mein beschissenes Leben als psychisch Kranker. Also ich finde keine Arbeit mehr, ich bin schwerbehindert und ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Leben noch machen soll. Wie alt bist du? Ich bin 36 und war wiederholt in der Psychiatrie und aber klingt ja schon erstmal ein bisschen seltsam, wenn jemand von sich sagt, ich bin traurig über mein Leben als psychisch Kranker. Ja, hast du da? Ich finde keine Arbeit mehr. Ich bin für die Rente zu gesund und für die Arbeit zu krank. Ich bin 70% schwer beschädigt. Ab 80 gibt es Rente. Ja, wie äußert sich denn da deine psychische Krankheit? Na, ich bin manisch-depressiv. Oh, das ist ja auch Trauer als Dauerzustand. Ja. Ja. Naja, was soll ich dazu sagen? Mein Leben ist eben echt beschissen und ich habe schon öfter probiert, mein Leben ein Ende zu machen, aber irgendwie wurde ich immer wieder gerettet und ich weiß eben nicht, wie es weitergehen soll. Es gibt ja mal zwei Möglichkeiten, so ein Leben ein Ende zu machen oder vielleicht so ein Leben einen Anfang zu machen. Na, ich finde, alle Traurigkeit hat was mit Leben zu tun und wenn man nicht mehr traurig sein will, muss man mit dem Leben Schluss machen. Mit dem Leben in sich, entweder wird man zum Zyniker. Ja, also mit dem Leben Schluss machen ist ja durchaus eine Möglichkeit. Andererseits eine andere Möglichkeit ist, habe ich ja eben schon gesagt, vielleicht mal mit dem Leben anzufangen. Ja, ja. Ja. Und da meinst du, wäre jetzt aber... Ich finde, entweder man wird, wenn man so viele Probleme hat wie ich, zum Zyniker, ich werde langsam einer, oder... Ja, aber wenn man so zum Zyniker seiner selbst wird, dann hat man ja doch selber dafür auch eine gewisse Verantwortung und gibt dich gerade in ein glückliches Bild ab, oder? Naja, was soll ich dazu sagen? Ich bin verschiedenen Strömungen unterworfen. Mal geht's mir etwas besser, mal geht's mir gut. Mal bin ich tief traurig und die letzten Jobs liefen mir alle weg, weil ich dann gescheitert bin. Und zum Schluss habe ich für 9,50 Mark gearbeitet, ja, nur um Geld ranzuschaffen. Und ja, die LVA und alle möglichen Ämter, die sind praktisch gegen mich. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, so die unmittelbare Arbeit, Geld verdienen, Arbeitsamt beiseite lässt und du dich selber fragst, was dein Leben betrifft? Was? Wenn du dich jetzt selber zu deinem Leben verhältst, ja? Ja. Möglicherweise, sagen wir mal, das Arbeitsamt hat gesellschaftlich die Funktion, hätte die Funktion dir vielleicht... Ja. Ja, Kinder. Das war ein klassisches Beispiel dafür, dass da ein Idiot angerufen hat. Ja? War ein klassisches Beispiel für einen Idioten. Ja, dagegen ist man in so einer Sendung nicht gefeit. Ich wäre gerne einer von euch. Ich bin es leider nicht. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hi. Guck, hi. Schau mir in die Augen, Kleiner. Ja, das ist nicht so leicht beim Radio, aber du hast total dicke süß gesagt. Ich bin sofort Ingrid Bergmannisiert durch diesen Satz. Sag mal, um zu privatisieren. Hi, Humphrey, wie bist du? Wie? Um zu privatisieren, was ist passiert? Ich meine, gibt es einen privaten Anlass? Haben Sie dich ausgepfiffen bei der Vorlesung, oder? Nee, gestern war eine super... Nee, das war... ich dachte, dass man auch Zäsuren machen muss. Ich habe ja... das muss ich jetzt vielleicht manchmal vielleicht noch ein bisschen privatisieren und mit Werbung verbinden. Habe ja gestern eine schicke Lesung mit Stefan Schwarz gehabt. Toll. Ja, die war grundlustig. Und jetzt habe ich aber gedacht, man kann ja nicht permanent immer Lustigkeit weitermachen, sondern es gibt ja diesen etwas schwachsinnige Formulierung, die aber doch irgendwie wieder was für sich hat. Schluss mit lustig finde ich eigentlich ganz gut, wenngleich jetzt irgendwie als Formulierung auch wieder ein bisschen blöd ist. Mhm. Aber wie gesagt, irgendwie finde ich es gut. Und da dachte ich mir gestern Abend euphorisch da aus dem Lesesaal raus, dachte ich, aber jetzt mal Schluss mit lustig, machen wir morgen eine Sendung über Traurigkeit. Ja, gut, und ich? Ja, ich bin ja jemand, der diese Extreme liebt, Heißbaden, Kaltbaden. Nicht schlecht. Nee, ich wollte noch was dazu sagen, weil du vorhin gefragt hast, wie man mit seiner Traurigkeit noch umgehen kann. Ja. Das Ganze kann man auch mal ein bisschen international betrachten. Ich meine, wir Deutschen sind ziemlich kopflastig. Und wenn wir traurig sind, werden wir immer so nachdenklich und verkrampft. Wenn ich mir bedenke, dass eine große Kultur in Spanien zum Beispiel aufgrund dieser Traurigkeit, also wenn man Tango oder ja so Flamenco hört oder die Jamaikaner singen Forget Your Trouble and Dance, das heißt, die bewegen sich einfach, wenn die traurig sind, ja. Die zelebrieren auch ihre Traurigkeit. Und der Deutsche singt lustig, lustig, tralalala. War, oder? Und kommt überhaupt nicht mit dem Tango. Ja, da passiert er. Du bist dann gleich schon wieder traurig. Der Deutsche beruft einen Aufsichtsrat ein. Die deutschen Versuche, Traurigkeit zu besiegen, sind selber wieder traurig. Traurige Gestalten. Ja. Ach Mensch, das ist eine tragische Konstellation für den Deutschen. Tja. Ja, aber was machst du denn, wenn du jetzt traurig bist? Du bist ja erstmal Deutscher, oder? Und du wirst. Nee? Ja. Ja? Ja, ja. Ja, und bist du da traurig drüber? Im Prinzip manchmal schon, ja. Und wenn du jetzt aber dann traurig bist, dann fängst du doch nicht an, Tangos zu zelebrieren, oder? Nö. Sondern? Das kann ich nicht, nee. Das wäre ja affig, ja. Ja. Was machst denn du dann? Sagen wir mal. Bist du dann, wenn du traurig bist du dann deutsch traurig? Nee, dann bin ich eigentlich ziemlich zärtlich, ja, zu mir selbst und zelebriere das, diese Melancholie. Ich meine, daraus kommt ja auch eine Kraft aus einer Traurigkeit. Ne? Ach, du bist ein Traurigkeitsgenießer gewissermaßen. Natürlich. Ich meine, ich denke dann, ich bin Deutscher und das macht mich melancholisch und dann denke ich, naja, ich kann nicht raus aus meiner Haut, aber das gibt auch wieder so ein Gefühl, so, ja, zu fliegen und drüber zu fliegen und zu gucken und von oben und tja, das ist auch irgendwie. Ja, so eine sehr intime, zärtliche Stimmung dann auch. Ja, jetzt Traurigkeit, die einen so einhüllt. Jetzt klingt es ein bisschen nach Designer-Traurigkeit, was du hier sagst. Wann warst du denn das letzte Mal richtig, wirklich traurig? Ja, also so Höhepunkte der Trauer sind wahrscheinlich immer so Verlustgeschichten, ja, wenn man jemanden verliert. Aber du ordnest deine Traurigkeiten nicht so hitparadenmäßig. Bayern München verliert. Ja, und hier ist eine neue Traurigkeit neu eingestiegen und gleich auf Platz 5 vorgeschnellt? Nein, also um mal beim Ernst zu bleiben, also ich bin eigentlich Gott sei Dank in letzter Zeit nicht sehr traurig oder grundsätzlich traurig. Kannst du jetzt selber nicht auseinanderhalten? Kann ich nicht so auseinanderhalten. Und du denkst, ich bin Deutscher, mir steht es nicht zu, lustig zu sein, dann definiere ich meine Lustigkeit als heimliche Trauer. Na gut, ja? So kann man das mal stehen lassen, ja, ist nicht schlecht. Viele versuchten umsonst, das Traurige traurig zu sagen, hier spricht endlich es mir hier in der Trauer sich aus. Habe ich das nicht schön gesagt? Oh, fantastisch. Das war leider nicht von mir. Hoffentlich schreibt jetzt wieder einer mit. Ja, wenn nicht, könnte man das auch irgendwo nachlesen, glaube ich. Ach so. Ja. Schon wieder ein Zitat. Ja, war zitiert. Kalt erwischt. Ist ja immer total schwierig, im Radio Anführungsstriche zu setzen. Aber nicht der Feind. Ja, ohne dass man affig mit der Stimme rumkiekst. Nicht Wiglaf Droste schon wieder. Das war nicht Wiglaf Droste, das war Friedrich Hölderlin. Aber eben ein anderer großer Geist deutscher Zunge. Ja? Genau. Der unehrliche Sohn ist ja der Droste. Hm? Ja, im Grunde der Wiglaf Droste des 18. Jahrhunderts. Okay, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Deutsche Trauer. Tag, wer bist denn du? Ja, hey, gut, ne? Wer bist denn du? Ich bin der Nico. Tag, Nico. Wo sitzt denn bei dir die Traurigkeit? Ja, da wurde auch gesagt, das so im Magen, also in der Richtung so. Und da hast du jetzt aber auch im Moment gerade einen Drücken? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Ich hatte eigentlich jetzt eher ein Rezept, wie man da so drüber hinwegkommt. Ach. Ja. Und das gilt auch für unterschiedliche Traurigkeiten? Oder denkst du, oder? Konsequent für alle Traurigkeiten. Ja? Gibt es überhaupt verschiedene Traurigkeiten oder ist Traurigkeit immer Traurigkeit und hat nur unterschiedliche Anlässe? Traurigkeit ist immer gleich. Also die Anlässe sind wurscht, aber die letztliche Traurigkeit ist immer dieselbe. Also man kann das nicht unterscheiden, denke ich. Hast du zwei Extrembeispiele dafür, die sehr unterschiedliche Anlässe haben und doch in derselben Traurigkeit mündeten? Ja, das, was so heute schon der große Spitzenschlager war. Einmal diese Freundinnen-Geschichte und zum anderen die Todesfallgeschichte. Und da würdest du beide Traurigkeiten, sagen wir, dass sie aus derselben Substanz quasi bestehen, vom Material her von der gleichen Beschaffenheit sind. Nur unterschiedliche Anlässe haben. Die Anlässe sind natürlich unterschiedlich, aber letztendlich wenn man das alles so weglässt und glaube ich, kann man das nachher nicht mehr trennen. Ja. Ich meine, gut, man kann natürlich auch sagen, man hat beide Personen dann geliebt. Ja. Dass dann vielleicht das daherkommen möchte, aber ich denke schon grundsätzlich, dass Traurigkeit genauso wie Glück, ich meine, ist man das genau das, man kann Glück auch nicht unterscheiden, denke ich, ob man nur glücklich ist über die Erfahrung, die man geschafft hat, oder glücklich ist über das Studium, was man angefangen hat. Glück und ist immer Glück und Traurigkeit ist immer Traurigkeit. Komisch, waren das zwei so tiefgreifende, das Leben so grundsätzlich beeinflussende Gefühlslagen, dass sie dann in gewisser Weise doch sehr unbestimmt sind? Wieso ist das komisch? Weiß ich nicht, ich wundere mich nur jetzt gerade. Wäre doch schlimm, wenn wir, also ich finde, das würde einer noch mehr zerreißen, wenn man dann so für jede Traurigkeit oder für jeden Anlass eine verschiedene Traurigkeit hätte, dann wäre man tausendfach zerrissen. Hm. Also das kommt schon auf die Grundgefühle hinaus. Hm. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es doch verschiedene Traurigkeiten, aber die These, die du da vertrittst, hat ja auch eine für sich. Was ist denn jetzt dein Mittel gegen Traurigkeit? Also mein Mittel gegen Traurigkeit, also ich muss sagen, das hilft bei mir. Und ich denke, je weiter man sich da so das ernst nimmt, umso besser kann man eben mit dieser Traurigkeit fertig werden. Und zwar, wenn ich irgendwie traurig bin, dann sage ich mir ganz einfach, Mensch, Nico, guck dir das Leben an. Du bist einer. Es gibt so viele Leute auf dieser Welt. Es gibt über 6 Milliarden Leute. Und dein Problem, was du hast, selbst wenn es für dich jetzt so riesig und groß und traurig erscheinen mag, ist im Prinzip im Gegensatz zu den Problemen, die es sonst auf der Welt gibt, so verschwindend klein und so winzig. Oder man kann eben doch sagen, man kann das auch noch weiter ausdehnen und sagen, so, guck dir dich an und guck dir die Welt an oder den Weltraum. Und dein Problem ist so winzig, dass man in der Globalität, die man dann so setzt, eigentlich prima sagen kann, Mensch, ja, also so vom Kopf her betrachtet und so, von dieser Warte kann man doch sagen, Mensch, ja, hat man irgendwie recht. Also sag mal, das hilft dir tatsächlich, dass du jetzt einfach, sag mal, aus deiner Traurigkeit heraus die Position wechselst, die sagst, jetzt bin ich mal aus Spaß UNO-Generalsekretär, schaue mir die Welt an und sehe Nico überhaupt ja nicht mehr mit seiner Traurigkeit. Ja, also das ist ja ganz einfach. Im Prinzip, man sitzt in der S-Bahn, da kommt irgendein Typ drin, dem geht es sau schlecht, der hat nichts zu fressen und der labert da sein Schicksal runter, alle sitzen vollkommen gelangweilt in der S-Bahn, lesen ihre Zeitung da. Also wenn es hochkommt, greift man in einer Tasche und beruhigt sein schlechtes Gewissen mit einer Mark. Aber letztendlich ist es ja, da ist ja schon die Distanz da. Also dem geht es schlecht und der ist vielleicht traurig. Und mir ist es aber scheißegal, weil ich einfach nur nach Hause will und einen stressigen Tag gehabt habe. Und ich denke, so kann man das mit sich selber auch machen. Also vielleicht noch, was noch besser ist. Sag mal, du sagst das jetzt sehr allgemein. Hast du das wirklich so für dich gemacht? Ja, und hattet dir so für mich gemacht. Und das hat dir wirklich geholfen? Das hat mir geholfen. Also noch besser ist eigentlich, wenn man nicht nur sagt, so von der geografischen Seite so, sondern wenn man von der zeitlichen Seite das auch sieht. Wenn man einfach sagt, ja, ich meine, jetzt ist man vielleicht fürchterlich traurig über den Verlust, den man erlitten hat. Aber Nico, in 10, 20, 50 Jahren spätestens, ist das alt vergessen, hat das die Zeit geheilt und dann kannst du vielleicht auch sehr drüber lachen. Mein Lieber, da beneide ich dich aber sehr, man lebt doch immer nur im Jetzt. Also ja, in dem Jetzt hat man vielleicht noch eine Menge so von früher und Vergangenheit und so eine Geschichten drin, aber morgen gibt es doch immer ja nicht. Doch, ich finde schon noch. Immer wenn es da ist, ist es jetzt. Na, man muss ja, nee, man muss sich ja auch irgendwie, gerade wenn man in dieser Trauer, also die Traurigkeit ist auch eine Geschichte, das ist ja hauptsächlich so Rückbesinnung. Also so, das ist immer, man fällt so rein und dann ist man so, ach, das gibt kein Morgen und ich lege mich jetzt ins Bett und ich verschlafe das jetzt alles und mir ist alles egal und was morgen kommt, ist vollkommen wurscht. Aber ich finde, man sollte da gerade so die Flucht nach vorne antreten und sagen, Mensch, in 10 Jahren da ist es vollkommen egal, ob dich nun deine Freundin verlassen hat oder nicht. Weil da ist es wurscht, da hast du das schon vergessen und dann bist du vielleicht schon verheiratet und dann hast du eine andere Freundin kennengelernt. Das ist dann so weit weg. Und aus der Warte. Ist das jetzt wirklich nach vorn oder ist es nur Flucht? Es ist natürlich erstmal eine Flucht, klar. Aber ich sag mal, dann kann man damit umgehen. Man kann das einfach so, man kann dann sagen, so, die Traurigkeit löse ich jetzt so auf. Und dann lebt man einfach wieder ins Normal, weil das ist nämlich einfach das Beste gegen die Traurigkeit, also normal zu leben. Und dann später kann man immer noch sehen, wie die geworden ist. Aber eigentlich ist es schon grundlegend eine Flucht oder beziehungsweise einfach nur ein Versuch, das irgendwie zu lösen. Und bei mir klappt das, muss ich sagen. Also wenn ich mich da. War auch nicht immer und nicht überall, also, aber ich denke, so grundlegend ist das schon ein gutes Prinzip. Nico? Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Du hast ja zum Schluss in der Sendung nochmal sehr sachlich Optimismus verbreitet. Was mir so nicht gelungen wäre. Ich danke dir für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Aufmerksameren Hörern werden zwei Sachen nicht entgangen sein. Die erste ist, dass es eben Jacques Brel war, der da zu hören war. Und die zweite ist, dass diese Sendung jetzt traurigerweise zu Ende ist. Mir bleibt nichts weiter übrig, als mich zu verabschieden. Vielleicht darauf hinzuweisen, dass es in der nächsten Sendung wieder einen Sprechfunk gibt, am Dienstag um 22 Uhr. Und dass jetzt gleich der Night Flight mit einem Vertreter jener grandiosen mit... Also es gibt so Nationen und die bringen ganz wichtige Sachen hervor. Die eine wichtige Sache ist der folgende Moderator, heißt Trevor Wilson. Die andere Sache Ist ja Rinderwahnsinn, was das jetzt miteinander zu tun hat. Ich will das nicht entscheiden müssen. Tschüss. Ein Mondenschatten als Mann.